بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, heute geht es darum, dass eine Frau, die ihre Periode hatte oder ihre Periode hat, die Gebete nicht nachholen muss, aber das Pflichtfasten nachholen muss. Also wenn die Frau ihre Periode bekommt oder ihr Wochenbettfluss in Ramadan zum Beispiel und sie wird danach wieder rein, ihre Tage hat 5, 6, 7 Tage und diese Tage muss sie nachfasten, aber das, was sie an Gebeten hatte, muss sie nicht nachholen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns berichtet hat. Und das überliefern viele in Bukhari und Muslim und so weiter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben sagte, dass die Frau die Periode hatte, nicht ihr Gebet nachholt, aber ihr Fasten nachholt. Genau. Das bezieht sich aber nur auf das Pflichtfasten. Das freiwillige Fasten entfällt. Das muss sie nicht nachholen. Und das ist eine freiwillige Tat ist. Wallahu alam, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.